2019. Ja. Ein Freund ist den. Sag mal so. Weltweite Massenproteste, die Regierungen in Angst, die Anspannung versetzte. Massenproteste und neue verbassenden Angstmachenden, neue Waffengesetze. Und der lachende Letzte, der Tatsachen in seiner Jacke versteckte, findet ein passendes Plätzchen und startet Massenproteste. Vor den Rattenpalästen, auch wenn uns Rassen trennen, Entfernungen, die wir kaum fassen können. Wenn wir das themenreiche Schweigen der Systemmedien zeigen und Teilnehmerzahlen, Tote und Verletzte, welche Gasgranaten trafen an Aralstankstellen, Tafeln, Massenprotest. Wenn ihr Tacheles sprecht, ist man bestenfalls links oder rechts. Wasser. Wasserwerferreflex, während Bio und Fair übers Mittelmeer unsere Brechbohnen aus afrikanischen Steppenbohnen holen. Wir sitzen in städtegroßen Rettungsbooten, denn die Wetterprognosen keine Ghettos verschonen. Hast du dich aus deinem Sessel erhoben, klappern die Gläser der Kommode und siehst zu aus dem Balkon deiner Loge, einer unter Millionen. Wie sich Flugzeuge erheben, gleich Vogelschwärme, schmeckst das Eisen in der Luft lodernder Kernkraftwerke. Alles wird rote Erde, dein Arbeitsplatz, das Geld in deinem Rentenfonds, deine Ordnung, deine Verantwortung, das Fachjargon, dein liebster Friseursalon. Du als Konsument hast Konditionierung konsumiert. Immer und wieder, immer und wieder, immer und wieder, immer, immer, immer, immer und wieder. Nie war es still hinter dir, es gab immer nur Werbung. Und du in zu reichender Entfernung dieser Krisengebiete. Und all deine Ziele waren nie deine Ziele, nie deine Ziele. Und diese Illusion ist ein Siegel der Verschwiegenheit, damit das Geld sich durch Krisen an Verdiener verteilt. Du ärgerst dich, aber gerade so zu fliegen bleibst. Es für Drogen eine Couch und den TV reicht und die Politik sich rund anfühlt wie ein Kieselstein. Wir sind viel zu allein. Wir sind zu viel allein und vergessen, dass diese Welt brennt. Hinter Massenprotesten. Gegen Massenverbrechen, die unsere gesetzlich gewählten Ansprechpartner decken. Ihr wollt einen Gesetzesentwurf, ich geh ins Bett und furz euch durch die Bretter. Nen Gesetzesentwurf, der die Umwelt entlastet. Es auf den Punkt bringt, wie die Tasten. Als erstes, die Werbung in meinem Briefkasten. Gibt Konsumenten das Recht und das soll kostenlos bleiben. Gibt Menschen das Recht, offen auf Werbung zu pfeifen. Verankert es im Grundgesetz? Massenprotest. Doch ihr macht es nicht und wen wundert es? Es ist der Augenblick des Jahrhunderts jetzt. Ich treffe einen wunden Fleck, denn die Absatzmärkte und Wasserwerfer geben euch das Gefühl eines Klassenstärkster. Es ist der Massenprotest, der die Klassen, die noch dachten, das alles ist echt, erwachen lässt. Menschen demonstrieren und sie hassen es. Euer schleimiges Geld. Zinsen die Zerstörung dieser Umwelt. Gläsern zu sein, die Gesetzgebung, dass man sich leisten können muss, weil Versprechen, die so krumm sind wie Kuckenzieher. Nichts halten wie einen Zugelnagel. Strafverhalt für Personengruppen und Lebensmittelskandale. Und diese Rettungsfonds, Abbau funktionierender Infrastruktur, Kindergärten, Schulen und marode Bahnhöfe, Steuern, Geld sparen, Zeitarbeit, Leiharbeit, Scheißarbeit, Werbung, um das Wohl, um eine sichere Zukunft. Massenprotest? Und wir schaffen das jetzt. Ja, Massenprotest. Meine Hommage ans Gesetz, Massenprotest. 2 für 6, hustelt ihr jetzt. Danach kommen noch ein paar krassere Tracks, doch wir fassen das jetzt. Massenprotest für die staatliche Nachricht, ne? Ist das schlecht? Ja. Yellow West Protest. Yellow West Protest. Massenprotest. Erfassen Sie jetzt. 2019. Ja. Politik und die Regierung träumt.